Und wie hat die Verwicklung Brasiliens in den transatlantischen Sklavenhandel dazu beigetragen, dass der Kaffee in meiner Tasse im Flugzeug und der Zucker, den ich gerade hineingebe, weltweit verfügbar sind? Wie treiben unter Druck stehende kleine Landbesitzer, multinationale Konzerne, ehrgeizige Regierungen und westliche Verbraucher die Entwaldung und Landumwandlung voran, die auf dem Erdboden unter mir vor meinen Augen stattfinden? Physisch kann ich aus Brasilien wegfliegen, aber wegen des historischen Ursprungs, globaler und regionaler Ungleichheit und wegen der Bedeutung der gefährdeten tropischen Baumlandschaften für die globale Nachhaltigkeit bin ich letztlich immer noch an die tropischen Wälder des Amazonasbeckens und der ganzen übrigen Welt gebunden. Wir alle sind daran gebunden. In diesem Hörbuch konnte ich Sie hoffentlich überzeugen, dass die tropischen Wälder ein Teil unserer Geschichte, unseres heutigen Lebens und unserer zukünftigen Sicherheit sind. Wenn Sie das nächste Mal einen Naturdokumentarfilm sehen, fühlen Sie sich vielleicht der wundersamen Pflanzen- und Tierwelt, die tropische Wälder zu bieten haben, ein wenig näher. Wenn Sie das nächste Mal einen Film sehen, in dem ein Entdecker sich seinen Weg durch ein Gewirr aus tropischen Lianen bahnt, sind Sie hoffentlich etwas weniger überrascht von den unglaublichen Errungenschaften der vorindustriellen Gesellschaften, die vor ihm aus dem Dschungel aufsteigen. Und wenn Sie in den Nachrichten das nächste Mal etwas über den schlechten Gesundheitszustand indigener Bevölkerungsgruppen, über Rassenkonflikte, Bergbau durch multinationale Konzerne, Waldzerstörung und in den Tropen wütende Brände hören, schauen Sie hoffentlich nicht mehr weg, sondern Sie sehen genauer hin. Ich hoffe, Sie spüren die Verantwortung. Und ich hoffe, Sie nehmen sich ein wenig Zeit, um weiter zu recherchieren und herauszufinden, wie Sie etwas bewirken können. Interessanterweise haben Menschen trotz unserer komplizierten weltweiten Gesellschafts- und Kommunikationssysteme häufig Schwierigkeiten, sich in Probleme hineinzuversetzen, wenn sie nicht vor unserer Tür stehen. Aber wie die Kapitel 12 und 13 gezeigt haben, werden die ökologischen, politischen und wirtschaftlichen Gefahren, vor denen die Bevölkerung der Tropen steht, wegen der Verflechtung der tropischen Wälder mit den übrigen Systemen der Erde auf der ganzen Welt, zu Veränderungen bei Artenvielfalt und Klima führen. Und nicht nur das. Da wir Teil eines kolonialistischen und kapitalistischen Systems sind, das die Tropen seit mindestens einem halben Jahrtausend ausbeutet, haben wir alle eine gewisse Verpflichtung, für Gerechtigkeit zu kämpfen, das heißt, gegen die globale Ungleichheit in Wirtschaft und Infrastruktur, gegen die von Profitgier getriebene Zerstörung tropischer Wälder und Pflanzen, gegen die Ausgrenzung indigener Gruppen mit ihren Rechten und Kenntnissen, aber auch gegen die fortgesetzte rassistisch motivierte Gewalt und systematische Diskriminierung, die nahezu überall in Europa und Nordamerika nach wie vor zu erkennen sind. Hoffnung allein nützt uns in diesem Stadium allerdings nicht viel. Deshalb möchte ich einen letzten Versuch unternehmen, noch einmal zu zeigen, was auf dem Spiel steht. Sehen wir uns einmal an, was derzeit mit den tropischen Wäldern, ihrer Artenvielfalt und ihren menschlichen Bewohnern geschieht oder den Voraussagen zufolge geschehen wird und welche globalen, klimatischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Folgen durch die Gefährdung der äquatornahen Ökosysteme auf uns zukommen. Wenn wir erkennen, was wir zu verlieren haben, gewinnen wir vielleicht ein neues Gefühl der Dringlichkeit, wenn es darum geht, den Tropen eine gerechtere Zukunft mit größerer Widerstandskraft zu verschaffen.